You know what's clutch? Willkommen zum Klatsch, dem Podcast vom Crunchtime Blog. Mein Name ist Pascal. Und Timo ist auch wieder am Start. Moin, moin. Ich grüße dich aus dem sonnigen Westen in den bewölkten Norden. So. Na, jetzt geht's gerade. Aber Grüße zurück. Ja, dann ab nach draußen mit dir oder beziehungsweise lass mal hier heute ein bisschen reinhauen. Eigentlich wollten wir ja gar keinen Pod aufnehmen, weil wir dachten, Playoffs sprechen alle für sich selbst und dann müssen wir mal die zweite Runde ein bisschen bequatschen. Aber dem ist ja nicht so. Also ist ja relativ viel passiert dafür, dass im Grunde die halbe Liga schon im Urlaub ist. Unter anderem haben wir einen gefeuerten Coach. Wir haben ein paar Awards, die schon vergeben worden sind. Und wir haben noch gar nicht über unsere All-NBA-Teams gesprochen. Von daher ist das heute ein relativ straffes Programm, das wir haben. Von daher Intro hiermit beendet. Scott Brooks ist nicht mehr Trainer bei OKC. So, ich glaube, das war abseits von Playoffs, abseits von Awards, so eigentlich die größte oder ja, Nachricht, die für das meiste Gespräch gesorgt hat oder für den meisten Gesprächsstoff. Wir haben Scotty hier oft ein bisschen verprügelt, sage ich jetzt mal, weil er hat halt noch immer keine Championship mit KD, Russ und Ibaka gewonnen. Er hat natürlich immer mit Verletzten zu kämpfen gehabt, keine Frage. War einmal in den Finals. Da kannst du dich wahrscheinlich noch relativ gut dran erinnern. Und ja, jetzt hat man sich entschlossen, nach einer 45-Siege-Saison ohne, also im Grunde fast ohne KD und mit Russell Westbrook. Drei Viertel Russ. Ja, irgendwie sowas müsste das sein. Drei Viertel könnte hinkommen. Hat man sich jetzt entschlossen, den Vertrag mit Brooks aufzuheben. Und mir fehlen immer noch so ein bisschen die Worte, weil ich finde, bei all der Kritik, die aber auch offensichtlich irgendwie war, also ich meine, wir haben über Brooks haben wir immer gesagt, so dass er irgendwie sein Playcalling ist ein bisschen, ja, nicht so ganz nachzuvollziehen. Unterm Strich hat er halt auch irgendwie nichts gewonnen, mal die ganzen Verletzungen und sonstiges Gedöns beiseite gelassen und gar nicht im Kontext jetzt einbezogen. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht. Also für mich konnte jetzt so ziemlich jeder irgendwie mehr für diese verkorkste Saison bei den Thunder als Brooks, muss ich ehrlich sagen. Oder sehe ich das jetzt, habe ich die Meinung exklusiv, siehst du das ähnlich? Nee, wenn, dann haben wir beide die Meinung exklusiv. Wir haben das ja auch, als dies bekannt wurde, auf Twitter direkt nach außen getragen, was wir davon halten. Mir bleibt dabei, das ist einfach an Lächerlichkeit fast gar nicht zu überbieten. Ich bin mir nicht sicher, aber vor ein paar Wochen gab's doch auch noch vom Front Office mehr oder weniger die, ja, Bestätigung, dass er im Amt bleibt, wenn ich mich recht erinnere. Und wie du schon gesagt hast, nach dieser Saison den Coach zu entlassen, der ja trotzdem noch eine positive Bilanz abgeliefert hat. Das Problem ist halt, dass es im Westen war und nicht im Osten. Im Osten hätte das locker gereicht für die Playoffs. So. Und trotz aller Scotty Howell in den letzten Monaten hier bei uns, ist es für mich einfach unverständlich und ich find's auch ganz ehrlich gut, dass Kevin Ollie, der ja als Ersatz angepriesen wurde durch die Medien, direkt gesagt hat, dass er kein Interesse daran hat. Ich glaube, der hat von außen einen ganz guten Blick darauf, was da alles falsch läuft. Und ich glaube, ich bin nicht mehr weit davon entfernt zu sagen, der Fisch stinkt am Kopf in Oklahoma, genauso wie in Sacramento. Ja, ich weiß auch nur, ich meine, ist kein Geheimnis, ne? Und jetzt auch wieder könnte mangelnde Objektivität mir vorwerfen und so, gebe ich jetzt eigentlich auch nicht viel drauf, weil Im Grunde habe ich halt auch irgendwie persönliche Neigungen, die ich nicht komplett ausstellen kann. Und ich finde einfach, dass Oklahoma, mal davon abgesehen, dass es halt nun mal irgendwie die Sonics gewesen sind und dass ich halt überhaupt nichts mit dem Standort anfangen kann und ja, mir die 90% der deutschsprachigen Fans eh total auf den Keks gehen, so ist das Ding halt. Ich finde, die hatten mit dem Weg, den sie eingeschlagen sind, so, und dass sie halt echt gut gedraftet haben. Und man bedenke, sie haben ja auch mal James Harden gedraftet, der jetzt legitimer MVP-Kandidat ist. Dass sie über den Draft halt irgendwie schon Skills irgendwie gezeigt haben. Wahrscheinlich war da auch die nötige Prise Glück dabei, weil man darf jetzt nicht vergessen, ne, vor KD ging auch so ein Greg Oden über die Ladentheke, so. Ich denke mal, wenn OKC damals auch an 1 gepickt hätte, ich glaube, Oden wäre für jeden so, ja, der Spieler gewesen, den man am ehesten da in dem Draft hätte ziehen wollen. Und dann sieht die Sache auch schon wieder anders aus. Aber ich meine, das ist jetzt viel hätte, wenn und aber. Also, Fakt ist, die haben eigentlich ein super Team. Ich muss jetzt nicht irgendwie die Spielweise toll finden oder die Einzelakteure an sich. Nur, Fakt ist einfach so, dass ich verstehe halt den Harden-Trade, klar, irgendwie, da kann man. Ich will das fast nicht schon wieder aufmachen, sonst kriege ich gleich wieder irgendwelche. Muss ich mich wieder mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen. Ich weiß es einfach nicht. Also, du hattest unter Scott Brooks eine Identität, irgendwie die war halt so ein bisschen Defense First und in Offensive regeln es KD und Russ. Das kann man verbessern, aber ich finde, die Franchise profitiert halt enorm von diesem, ja, von diesem Glück, von diesem Skill, und ansonsten weiß ich nicht, was die sonst wirklich toll macht. Also deswegen kann ich auch Kevin Ollie irgendwie verstehen, weil ich glaube, der Standort ist nicht nur für mich halt wirklich nicht schön. Du hast halt einen Besitzer, der, oder eine Besitzergruppe, die nicht wirklich bereit sind, wirklich Geld zu investieren, weil ich bin mir sicher, hätte man da ein bisschen risikofreudiger gehandelt, hätte man vielleicht einen Ring jetzt schon in OKC. Und ja, Sam Presti, ey, ich weiß auch nicht, ob Sam Presti sich nicht vielleicht auch mal selbst ein bisschen hinterfragen muss. Ich meine, immerhin hat er einen Kanter getradet, hat Perk abgegeben oder gewaved oder was auch immer, hat einen Dion Waiters geholt. Also diese Liebe für Dion Waiters, die verstehe ich einfach null, wenn ich ehrlich sein soll. Ich meine, klar ist das vielleicht sogar die beste Option, die man da hat. Aber ja, das habe ich halt nicht verstanden. Was habe ich noch nicht verstanden? Den Reggie Die Jackson? Liste ist lang. Ja, den Reggie Jackson Trade für Kanter. Ja, okay, Reggie Jackson war wirklich irgendwie auch. Hat nicht so alles gepasst. Aber was ich sagen will, ist einfach, du hast. Scotty hat ohne KD, ohne Russ und irgendwann natürlich mit KD auf einem Bein und Russ irgendwo eine, weiß ich nicht, Top 7, Top 5 oder auf jeden Fall Top 10 Defense weiterhin gehabt. Und das hat ja gereicht. Und dann holst du so einen Kanter, weißt du, der kann nicht mal einen Pick and Roll verteidigen, nachdem du den 10 Stunden lang in den Videoraum eingeschlossen hast, weißt du? So einfach der Typ ist wirklich unfähig. So, und ich sage jetzt nicht, ich mache jetzt hier nicht einen auf Kanter-Hater, weil ich eigentlich so Jutta auch gut gegenüber eingestellt bin. Aber zieh dir das einfach rein, das ist wie bei Rondo. So, der verlässt ein Team, das Team geht steil, so einfach weil sein Ersatz super ist und einen enormen Impact hat. Der geht zu einem anderen Team und vergewaltigt, Entschuldigung, dass ich dieses Wort benutze, aber der vergewaltigt eine tolle Defensive. Natürlich auch mit der Hilfe von Russell Westbrook, der auch ein absolut überbewerteter Verteidiger ist. Die verschandet er dermaßen, dass du im Grunde immer sehen musst, okay, ich brauche einen Ibaka auf der Platte, ich brauche einen Adams auf der Platte, so, die müssen irgendwie die Fehler von Kenta ausbügeln, sag ich mal, und ein D-Rating von, weiß ich nicht, minus, nicht minus, von 112 oder was? Ja, aber sorry, das ist doch, was kann denn Scott Brooks dafür? Soll er Kenta jetzt benchen oder. Was soll er da machen? Ich meine, er muss ja auch irgendwie mit dem Spielermaterial, das ihm da gegeben wird, arbeiten. Und ich finde klar, Genau. ja, wie heißt, nachdem die Finals relativ deutlich verloren haben, habe ich eigentlich gedacht, okay, könnte man hier auch mal einen Cut machen. So, ich weiß auch nicht, inwiefern da wieder die finanziellen Sachen mit reinspielen. Oh, da musst du dem eine Abfindung bezahlen, du musst, wie jetzt zum Beispiel im Fall von Kevin Olli, ich glaube, Kevin Olli hat auch eine Vertragsklausel, die besagt, dass ein NBA-Team erstmal Cash der University of Connecticut auf den Tisch legen muss, um ihn halt aus dem Vertrag rauszukaufen. Das sind so alles Sachen, so, OKC, so ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich versuche da echt objektiv zu bleiben. Aber, boah, nee, also, mein Gott, der war Coach of the Year, so. Ich meine, ob jetzt verdient und ob der wirklich irgendwie ein Coach of the Year Kandidat gewesen ist, sei mal dahingestellt, aber der war halt einfach dieser Defensivcoach und keine Ahnung. Also, immerhin hat er aus dem Team das rausgeholt mit den ganzen Sachen, die passiert sind. Ist mir völlig unverständlich. Und was ich auch unterstellen möchte, ist, dass man in OKC wirklich an die Free Agency von Kevin Durant denkt. Durant war Fan von Scott Brooks angeblich, oder ist es wirklich, aber ich glaube, man will da jetzt einfach nur nochmal ein Zeichen setzen und sagen, hey Kevin, bleib doch. Und ich glaube, nicht umsonst ist Kevin Olli so oben auf der Liste gewesen. Ehemalige Teammates, Olli war ein Mentor von KD während seiner aktiven Zeit. Ich glaube, auch am College gibt es durchaus Coaches wie ein Fred Hoiberg oder so, die vielleicht es eher verdient hätten, den Weg in die NBA zu gehen. Aber ich laber viel zu viel und ich sollte über dieses Team eigentlich gar nicht so viel reden. Sag du nur mal was. Ja, ich kann dir da eigentlich nur, du hast alles gesagt, also ich kann dir nur zustimmen. Mir fehlt da auch so ein bisschen die Erklärung, weil es kam ja wirklich aus heiterem Himmel, damit hat ja keiner gerechnet. Eigentlich war so, okay, Saison ist zu Ende, jetzt bereitet man sich dann bald auf die Offseason vor und dann von neuem. Den Cut nach den Finals hätte ich nachvollziehen können, da gebe ich dir auch recht. Ja, vielleicht sogar auch ein Jahr später. Also ich meine, vielleicht, weiß ich nicht. Ja, wenn man die Galgenfrist gesetzt hat, gut, wir waren jetzt in den Finals, nächstes Jahr wollen wir den Titel holen und ist dann halt auch nicht passiert, dann da, aber das jetzt nach dieser Saison zu machen, ich bleib dabei, ist für mich einfach so unverständlich, weil Brooks hat der Franchise ja auch in den letzten 7 Jahren irgendwas gegeben. So, und für seine Dienste, die ja auch da waren, mit Finals-Einzug, Coach of the Year, also ich finde, da hätte man eine wesentlich diplomatischere Lösung finden können. Und das auch vor diesem Zeitpunkt. Alles schön und gut, wie du gesagt hast, wenn man irgendwie auf die Free Agency mit KD schon sich Selbst das ist vorbereitet. ja arschig irgendwie. Ich Ja, meine, richtig. der Dude, der hat ja jetzt drei Spielzeiten hintereinander, wo die mehr als 70% ihrer Spiele gewonnen haben. So. Ich meine, Ja, er kann ja. nichts dafür, dass Russell da ein bisschen von Pat Beverly angegangen wird. Er kann auch nichts dafür, dass Serge Ibaka mal wieder 4 bis 6 Wochen ausfällt. So. Ich meine, das passiert ja jedes Jahr, so, aber da kann er ja nichts für. Ich finde eher, da sollten sie sich mal auch mal in der Physioabteilung ein paar Gedanken machen, ob das alles so astrein da läuft. Genau. Ja, von daher, also ich. Für mich ist das genauso, wie du gesagt hast. Es ist einfach völliger Bullshit zu sagen, nach der Saison, nachdem vor allen Dingen hätte Anthony Davis diesen Wurf da nicht gemacht, da wären die heute in den Playoffs. Weißt du, was ich meine? Und Eben. dann kannst du den im Grunde ja auch nicht entlassen. Mein, hallo? Ja, Es aber ist man muss irre. es ja auch mal sehen, auch diese angesprochene Verletzung, da kann er einfach nichts für. Ich meine, ich habe das beste Beispiel mit Miami dieses Jahr. Ich glaube, wir hatten die ganze Saison über nicht einmal den Kader komplett fit. Also irgendjemand hatte immer irgendwas. So, dann mit Chris Bosh, mit dem Saison aus. Dann Wade hat ab und zu immer noch mal Beschwerden. Dragic hat, ich glaube, 3 Spiele nach den ersten 3 Spielen in Miami hat der Rückenprobleme gehabt und hat die restlichen Spiele mit Rückenproblemen gespielt. Also, das wäre doch auch Spoelstra jetzt zu entlassen, wäre genauso schwachsinnig gewesen oder genauso hinterlistig irgendwo, wie mit Brooks. Also, kommt mir irgendwie so vor, als wenn man irgendwie auf einen Grund gewartet hat. Aber dann ist es einfach nur hinterhältig, erst zu sagen, ja, wir gehen in die kommende Saison mit Brooks, ihn auch in dem Glauben zu lassen. Er hat ja selber gesagt, er geht davon aus, nächste Saison auch Trainer zu sein. Also irgendwie muss man sich ja da auch besprochen haben. Ich meine, der Trainer stellt sich ja nicht dahin nach so einer Saison und sagt dann von sich aus, ich werde nächstes Jahr hier bleiben. Das ist ja dann auch mal eine Entscheidung von den Oberen. Also denke ich, dass es da Gespräche geführt worden sind. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach nur eine, ja, Entscheidung aus der Laune heraus war, so nach dem Motto, holen wir jetzt einfach jemanden vom College, Kevin Ollie, ist mit KD so ein bisschen und warum nicht? So, Ja. dass der dem Ganzen aber dann, ja, ist jetzt alles überspitzt ausgedrückt, ich Nee, weiß, nee, es war einfach ein bisschen weiter gedacht. das ist gut. Aber das wäre halt so, dann wenigstens ein Gedankengang, den man dann erklären könnte. Aber Ja. das ist halt auch nur viel Spekulation. So, also keiner weiß, was da jetzt wirklich vorgefallen ist. Ich finde es einfach nur schade für Brooks und halt einfach lächerlich vom Front Office. Also, wie du gesagt hast, die sollten sich eher mal bei den Physiotherapeuten umsehen, ob es da nicht eventuell ein, zwei Änderungen geben sollte. Oder vielleicht auch mal sagen, ey, du hast mal vor ein paar Jahren einen MVP-Kandidat weggetradet. Du hast seitdem wenig in der Free Agency gemacht, um den Kader zu verstärken. In der Draft, ja, Steven Adams. Ich weiß nicht, wen haben sie sonst noch an jungen Talenten? Irgendwie Jeremy Lamb, Perry Jones, jetzt Mitch McGarry oder so. Ja, Mitch McGarry finde ich übrigens cool. Ich weiß nicht, irgendwie, das ist, also ich finde halt, Sam Presti ist halt, ich bin kein Fan. So, ich kann jetzt auch wieder sein, dass ich da nicht objektiv genug bin und einige Leute werden sagen, dass das Argument des Harden-Trades komplett irrelevant ist, weil war ja alles nicht so und musste ja sein und hast du nicht gesehen. Ja. Von daher, ich würde jetzt gerne, falls du jetzt nichts mehr hast, aus der Rinderhauptstadt der Vereinigten Staaten zu etwas erfreulicheren Sachen kommen. Das können wir gerne tun. Sehr Da schön. bin ich voll dabei. Du hast die Awards auf Facebook immer gedroppt. Hast du, ich glaube, Sixth Man of the Year war der erste? Lou. Genau. Ja. Williams. Lass uns über Lou Williams reden. Also ich weiß gar nicht, hattest du das getippt bei unserem Award Bracket, das ich euch allen geschickt habe da aus der Redaktion? Nee, ich hatte IT vor ihm. Okay, ja. Aber das war eine Millimeterentscheidung. Ja. Das war dann wohl am Ende mehr so. Ja, die Sympathie hat dann überwogen, also. Ich habe ja nachher auch noch gesagt, also für mich ist es vollkommen eine vollkommen legitime Auswahl gewesen mit Lou. Auch wenn Drake es vorhergesagt hat. Ja, schade, dass wir jetzt nicht diese schönen technischen Möglichkeiten hätten. Ich würde würd den Track jetzt gerne einspielen. Allein schon, erstens, Lou Williams wird von Drake irgendwie in seinem aktuellen Mixtape genannt. So, dann erwähnt Drake auch nochmal, oder erinnert uns mal daran, dass Lou Williams einfach mal knallhart zwei Freundinnen hat. So, das ist einfach, Lou hat ein gutes Jahr, glaube ich. Also, Und ja. nun mal so am Rand. Zwei sehr gut aussehende Freundinnen, Ja, die also. voneinander wissen. Ja, genau, das sollte man sagen. Also, das ist, ja, ich will da nicht weiter drüber nachdenken und dann nicht weiter ins Detail gehen, wahrscheinlich, aber ja, läuft bei ihm, glaube ich, würde man sagen. Dennoch muss ich sagen, also, mir gehen diese Leute enorm auf den Sack, die jetzt immer ankommen, so, ja, aber der hätte das viel mehr verdient, wobei ich auch manchmal nörgel, so, das gehört einfach dazu, weil ich mir denke, ist es egal, auch bei den anderen Awards, so, es hat im Grunde keinen Award-Gewinner gegeben, der es nicht verdient hat. So, Punkt. So, natürlich kann man Genau. anderer Meinung sein und das bin ich beim Sixth Man irgendwie auch, aber dennoch will ich ihm jetzt nicht irgendwie irgendwie das Anrecht auf den Award absprechen. Das ist ja vollkommener Bullshit. Nur, kannst du vielleicht nachvollziehen, warum Williams statt Thomas? Also, mir fehlen sowohl die statistischen Argumente, ja, nee, ja doch, eigentlich fehlen mir nur die statistischen Argumente, weil wir haben ja gesagt, das, was Williams da auch, als mal The Rosen ein bisschen gestrauchelt hat, beziehungsweise verletzt war, Lowry hatte nicht immer gute Monate. Das finde ich schon ganz gut, dass das vielleicht auch jetzt ein bisschen Gewicht hatte bei der Wahl, aber so richtig statistisch ist es schwierig zu sagen, hör mal, Thomas, das, was du da gemacht hast, war schlechter als das, was Lou gemacht hat. Finde Ich ich. glaube, ja, ich glaube, zum einen der Punkt mit dem, der und der hat es verdient. Ich finde, dieses Jahr stehen in jeder Kategorie gewisse Kandidaten zur Auswahl, wo man sagen kann, die haben es alle verdient durch ihre Leistung. Also, dieses Verdient-Argument gibt's für mich schon mal gar nicht. Du hast recht. Statistisch gesehen ist IT besser. Aber halt auch nur minimal. So. Natürlich kann man jetzt sagen, er hat auch mehr Assists gespielt. Ja gut, aber IT ist Point Guard. Also Ballhändler, während Lou mehr der Shooter ist. Ja, wie du gesagt hast, in Abwesenheit von Dimar hat er wirklich sehr, sehr starke Leistungen gezeigt. Was für mich aber auch noch so ein Ausschuss oder so ein Argument für ihn war, ich weiß nicht, ob man das mit in die Wahl einbezogen hat, aber er hat auch einfach mal 13 Spiele mehr als IT gemacht. Und wir haben, glaube ich, in unseren, als wir die Awards vergeben haben, haben wir oft auf diesen Spielen rumgeritten. Das wäre dann für mich auch so ein Argument. So, er hat halt 80 von 82 Spielen gemacht. Und da kann ich das schon verstehen. Also, die Statistiken sind minimal schwächer. Er war überragend, als Dimar gefehlt hat, als Laurie gestruggelt hat. Und dann hat er halt einfach mal 13 Spiele mehr gemacht. Also alles in allem für Ja mich gut, verdient. ja. Vor allen Dingen, die Offensive, beziehungsweise allgemein, die Raptors spielen mit ihm wesentlich besser als ohne ihn. Was ich eigentlich ganz interessant finde. Da sieht man mal, was so ein. Das will ich jetzt, ist bei IT wahrscheinlich genauso. Das will ich ja gar nicht sagen. Aber da sieht man halt mal diesen Wert von einem Sixth Man, wie wichtig der sein kann für ein Team. Ja. Ja, was gibt es zu der Wahl noch zu sagen? Also ich, wie gesagt, ich hätte anders entschieden, dennoch. Völlig legitim. Ja, einfach weil ich musste mal so sehen, eine Sache hat mich gestört. Also ich finde, man kann sagen, die Statistiken sind so nah und eng beieinander, dass es eine Münzwurfentscheidung gewesen ist. So. Das respektiere ich. Ich meine, es ist natürlich auffällig, dass Thomas irgendwie effizienter ist, dass er effektiver ist, dass er ja auch so, ja, okay, True Shooting ist ja Effizienz, aber so halt auch so ein paar andere Indikatoren für ihn sprechen. Nur was mich echt gestört hat, war, ja, aber Lou Williams hatte ja mehr mit seinem Team Erfolg. Oder so, irgendwie so was wurde das formuliert. So, da denke ich mir so, ja. Guck mal, Dude, Boston, Rondo, furchtbar. Irgendwie, also ich meine, die erste Saisonhälfte der Kelten war jetzt wirklich nicht toll. Außer wenn sie gegen Brooklyn gespielt haben. Währenddessen hat Isaiah Thomas, oder Phoenix hat mit Isaiah Thomas lange Zeit um Platz 8 im Westen mitgespielt. Also wurden da ordentlich Siege eingefahren mit IT im Kader. Und der kommt nach Boston und da bringt im Grunde ein nicht wirkliches Playoff-Team, ein Rebuild-Team mit dem nötigen offensiven Push von der Bank, führt er die irgendwie zu einer positiven Bilanz. Also ich finde diese Sache mit Impact und Teamerfolg, mich würde es nicht wundern, wenn die im Grunde unterm Strich, je nach Leibchen, das sie gerade anhatten, genauso viel Siege in dieser Saison gefeiert haben. Das müsste ich mal nachgucken, aber ja, das fand ich halt ein bisschen schwach, so das Argument, aber ja, wie gesagt, also im Grunde waren ja auch nur die beiden wirklich die Kandidaten, sage ich jetzt mal. Also jeder der beiden hat es verdient und das ist, denke ich mal, genauso wie beim MVP, ob Steph oder Harden, ich glaube, da kannst du nicht sagen, ja, aber der eine hätte mehr. Also es ist. Kommt alles auf den Kontext an, finde ich. Und letztendlich haben die Leute, die gewählt haben, so entschieden. Und ich glaube, da gab es schon schlimmere Entscheidungen. Ja, definitiv. Gut, andere Sache, ja, jetzt nörgeln, ja, nee, ich versuche es nicht zu machen. Coach of the Year. Ich war ein bisschen enttäuscht. Coach Bud, Meine Erststimme hat gewonnen. Ja, stimmt, du hast ihn tatsächlich als Erststimme gehabt. Ja, mal die Frage an dich: Warum hast du Coach Butt vor Coach Kerr gesetzt? So, ja. Ich war gerade in Gedanken, entschuldige. Ich weiß nicht, also ich weiß schon, aber ich habe viele Entscheidungen bei den Awards natürlich auch mit Statistiken und Eye-Tests entschieden, aber auch aus dem Bauch heraus. Und bei Coach Spatt ist es so, der hat für mich ein schlechtes Playoff-Team im Osten, auch mit Al Horford. Ich weiß, dass du das nämlich gleich wieder anbringen möchtest, um mein Argument zu zerstören. Hätte es für die Hawks einfach nie für mehr als die erste Runde gereicht. Da bin ich fest von überzeugt. So, und Coach Bud hat sie innerhalb von einer Saison, beziehungsweise einer Offseason und innerhalb einer Saison zu einem Contender gemacht. Und das finde ich ganz, ganz stark. Dieses, auch diese Spielweise, die ist raffiniert, die ist ausgebufft. Man weiß ganz genau, wenn du da keine starke Nacht hast, dann siehst du gegen Atlanta und deren Team Basketball einfach kein Land. So. Und ja, für mich ist Coach Bud auch vielleicht vom Standing her so Hawks, wenn ich vergleichen muss, Hawks, Golden State, also für mich klingt Golden State größer und dementsprechend hat Coach Bud die Hawks auf ein anderes Niveau gehoben und deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Wobei das ist wie beim Six Man gewesen, das ist wirklich ganz minimal gewesen. Ja, gut. Ich möchte noch mal sagen, Hawks mit Al Horford, Dritter im Osten. Al Horford ist raus. Furchtbar wichtiger Spieler für dieses Team, weil er einfach auch so flexibel und agil ist. Ja, und die werden im Grunde vom Dritten bis zum Achten runtergereicht. Und bestehen dann aber in einer 7-Spiele-Serie fast gegen den Number One Seed aus Indiana. Von daher, also ich meine, das kam ja nicht von ungefähr, dass wir uns auch vor der Saison hier hingesetzt haben und gesagt haben, ey, die Hawks, wenn alles gut läuft, sind die im Grunde der Favorit in der Southeast Division. Ich meine, nahezu jeder hatte die Wizards. Und wir waren aber relativ früh schon dabei, irgendwie die Falken da irgendwie in den höchsten Tönen zu loben. Also von daher, so, ich bin einfach nicht so krass aus allen Wolken gefallen. Ich meine, ich glaube, der Januar war das, wo die so krass abgeliefert haben und 19 Siege in Serie oder so. Ey, ich meine, klar, wenn er heiß läuft und alles fällt, der ist super und so, aber ich finde, dann hättest du Coach Butt den Award theoretisch auch im letzten Jahr schon geben können, weil so krass verändert finde ich die Spielweise jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich finde, es ist alles Nö, ein sie ist bisschen. verfeinert. Ja, genau. Das ist auch Und gut. das ist ja auch etwas, was dazu gehört und was positiv ist. Ja, Der Coach definitiv. hat sich dann ja auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Auf jeden Fall. Das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Und im Grunde will ich den Coach of the Year, ich sage auch hier nicht Coach Butt, was ist das für eine schwachsinnige Entscheidung? Das geht mir dann auch wieder so wie bei Isaiah Thomas und Lou Williams eben. Was hätte ich so einen Stimmzettel? Und deswegen habe ich dich auch gefragt. Stelle ich mir ja die Frage, wer sind meine Top-Kandidaten? Und muss mir dann selbst fragen, warum wähle ich den einen jetzt vor den anderen? Und ich kann einfach bei Steve Kerr, naja, der hat viel Hilfe und so auf der Bank und so und der lässt sich auch, glaube ich, gut beraten. Hat vielleicht auch das bessere Spielermaterial, oder nicht vielleicht, er hat das bessere Spielermaterial. Aber er kam halt als neuer Coach dahin, musste im Grunde sagen, okay, wir haben hier eine Defense, wir brauchen jetzt noch Offense. Das hat er geschafft und hat aus dem Team eines der besten Regular Season Teams aller Zeiten. So plump das jetzt auch klingen mag. Aber in der Ja, Regular, in diesem. du hast recht. Du hast recht. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass ein Klay Thompson nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat in der Offensive. Ja, Paul Millsap halt nicht Ein. und Kyle Korver. Naja, Kyle Korver schießt halt die Lichter aus. So. Ja. So, aber. Und auch ein Steph Curry spielt nochmal echt eine Stufe höher als im letzten Jahr. Ist richtig, Wenn ja. nicht sogar zwei. Und das macht dann halt auch schon viel aus. Tut es, ja. Nur, was ich, und das ist so mein Argument auch im Grunde gewesen. Du hast bei den Hawks, wusstest du, Horford kommt wieder. So, wir haben unsere Starting Five und so, wir kommen über Konstanz und bla bla bla. Ne? Ich meine, wir haben jetzt darüber geredet, Ball-Movement, ist ja Spurs-like und so, generell ist das sehr Spurs 2.0 mäßig, was sie da spielen. Und das ist geil, ich gucke mir die Hawks gerne an. Ja, jetzt im Moment vielleicht nicht, aber nach dem Sweep in der ersten Runde werde ich mir sie dann wieder lieber angucken. Kerr ist hingegangen, hat gesagt, Iggy, setz dich auf die Bank. Und ich so, wow, was macht der denn jetzt, der Spacken? So. Da dachte ich mir so, du kannst doch nicht Iggy jetzt einfach sagen, werd mal Sixth Man. So, hat er aber gemacht. Iggy, Profi wie er ist, hat die Rolle akzeptiert. Harrison Barnes kommt rein. So, Harrison Barnes spielt auf einmal recht gut. David Lee ist verletzt. So, Draymond Green kommt rein. Draymond Green wird zum, weiß ich nicht, zum Schweizer Taschenmesser, zum eigentlich Favoriten auf den Defensive Player of the Year Award. Andrew Bogut ist wieder die ganze Zeit irgendwie verletzt und hinkt auf einem Bein. Und da denke ich mir so, zu diesen Sachen Draymond Green, auch an Draymond Green festzuhalten und Barnes anstatt Iguodala von Anfang an zu bringen, dazu hat ihn ja im Grunde keiner gezwungen. Das sind Beobachtungen, die er, glaube ich, aufgrund auch von Line-Up-Statistiken und alles ausgewertet hat. Und er hat gesagt, okay, das könnte funktionieren, hat funktioniert und ich finde, so ein Risiko oder so eine Art und Weise, einen neuen Job anzugehen, verdient es auch irgendwie, belohnt zu werden. Vor allen Dingen, wenn so ein Resultat dabei rauskommt. Weißt du, was ich meine? Aber wie gesagt, das sind so meine Argumente gewesen und ich kann aber auch irgendwie, denke ich, nachvollziehen, warum jemand für Coach Bud gewotet hat. Ich Also es meine, die sind Hawks haben 22 Siege mehr geholt dieses Jahr. natürlich. Also ich meine, ich kann jetzt nicht immer über Al Horford reden, als wäre der irgendwie, LeBron James. ja eben. Also ich meine, ist er nicht. Ich finde, er ist ein. Nein, du hast ja auch vollkommen recht damit. Natürlich sind die Hawks mit Al Horford ein ganz anderes Team. Aber ich glaube, dieses Jahr, das ist jetzt viel Spekulation, hätte man diesen Ausfall eher auffangen können als in der vergangenen Saison. Und ich finde, das ist auch so eine Leistung, die man einem Trainer anerkennen muss. Dann holst du halt auch 22 Siege mehr, was auch wirklich, ich meine, 22 Siege mehr. Das ist schon hart. Ja. Im Positiven. Aber klar, Kerr, wie du gesagt hast, bester Rekord, bestes Team, ist eigentlich No-Brainer. Aber dann hast du halt so einen Konkurrenten. Vielleicht ist es bei Coach Bud auch so ein bisschen diese. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige ihn für sympathischer empfinden als nicht unbedingt Steve Kerr als Person, sondern als Golden State, als Franchise. Das spielt ja auch immer so eine Rolle. So eine Wahlen sind ja nie vollkommen objektiv. Ja, Und das ist definitiv so. Da muss ich dir absolut recht geben. siehst du ja auch, wir sind ja auch nicht ganz objektiv Wollte ich jetzt. gerade sagen, klar. Weil du recht haben möchtest, versuchst du alles auf, oder nicht alles, sondern viel auf Al Horford zu schieben. Und weil ich recht haben will, sage ich, sehe ich halt mehr oder weniger das Positive bei den Hawks und denke mir dann so, ja gut, aber hätten andere Trainer wirklich viel schlechter gearbeitet mit Golden State? Es ist halt immer so eine Sache, wie objektiv man an so eine Sache rangeht. Und ich glaube, wir können uns das einfacher machen, weil wir halt einfach entgegen vieler Kommentare keine Experten sind. Wir sind Fans. Wir sind einfach nur Fans, die das Spiel lieben und die irgendwo natürlich ihre Meinung mit einfließen lassen. So. Ob das dann immer so von Vorteil ist, wissen wir auch immer erst nachdem wir es getan haben. Aber wir sind halt keine Experten. Und deswegen finde ich das einfach nur gut, dass wir uns bei dieser Sache einfach auch nicht einig sind, weil Ja. das gehört auch so ein bisschen dazu. Wir sind uns so oft einig und auch, dass wir uns wirklich auch anders entschieden haben, bevor die Awards ja veröffentlicht worden sind. Wir haben ja uns wirklich, du hast dich für Kerr entschieden, ich hatte Budenholzer wirklich an 1. Und das finde ich fast noch spannender und interessanter. Also, wie bei der Sixth Man, weil da kannst du einfach nichts falsch machen, egal wen es trifft. Eben. Ich bin mir ganz sicher, dass Kerr, wenn das Team so zusammenbleibt, in den kommenden Jahren so oder so Coach of the Year wird. Ich glaube, dem ist es auch relativ egal. Ich glaube, der will einfach nur, dass sein Team Erfolg hat. Und das ist auch wieder positiv. Ist bei Coach Bud wahrscheinlich genauso, aber er ist nun mal der Gewinner in dieser Sache. Also denke ich schon, dass man da mit beiden richtig liegt, egal wie man dann entschieden hat. Vor allen Dingen war die Wahl ja auch wirklich knapp. Es war ja nicht so, als wenn da Genau, irgendwie ja. einer 300 Stimmen mehr hätte als der andere. Das war ja wirklich knapp. Genau. Und das finde ich nämlich auch ganz gut, weil bei einer anderen Wahl war es auch knapp. Allerdings war, glaube ich, der dritte Platz viel zu weit weg von den Plätzen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Weiß ich nicht, wie lange die Liste geht. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber ich glaube, das ist jetzt der letzte Award, der bis zu diesem Zeitpunkt vergeben worden ist. Ja, Ja. müsste. Defensive Player of the Year. Und ja, Jetzt da. wird's lustig. Der absolut kontroverseste Award, wo wir jetzt auch eine Menge Heat für unsere, na, ich sage jetzt mal Meinung, Berichterstattung, Denkweise. Expertise, Nein, hör auf, keine abkassieren. Expertise. Wir Hey. nix Experten. Wir werden so, kann man sagen, beleidigt. Ja, Aber wir voll. sind eigentlich gar nicht. Ich meine, okay, wir haben uns zum Defensive Player of the Year Award in Form einer schriftlichen Diskussion geäußert. Das haben wir nur bei bestimmten Awards gemacht, von denen wir glauben, dass es da viele legitime Anwärter drauf gibt. So, deswegen war ein Sixth Man of the Year Award oder ein MIP Award, wobei der es auch oder könnte recht spannend sein, das, Aber durchaus. da sollte es doch dann am Ende klar werden. Da hat sich Richtig. wahrscheinlich nur der Kreis der Kandidaten etwas erweitert im Laufe Richtig. der Saison. Zumal MIP ja auch ein bisschen eine Sache der Definition ist. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Defensive Player of the Year. Wir haben ungefähr vier DIN A4 Seiten zu fünf oder sechs Kandidaten geschrieben und Richtig. haben versucht, den Eindruck, den wir in der Saison über 82 Spiele gewonnen haben, den zu Papier zu bringen, unter Berücksichtigung von Statistiken. Weil, bevor wir jetzt über diese Sache reden, ich möchte jetzt mal eine Sache klarstellen. Dieses elendige Argument, ja, ihr guckt aber gar keine Spiele, ihr guckt nur Statistiken. Ey, ich hasse im Grunde erweiterte Statistiken. So, mir geht das auf den Sack, wenn irgendjemand die ganze Zeit nur ankommt und mir sagt, oh, seine Win-Shares und sein Offensive Real Box Plus Minus ist so und so, deswegen ist der gut. Da denke ich mir so, mir sind da mit Zahlen egal. Ich weiß nicht mal, was das alles ist. Ich weiß nicht mal, welche Faktoren wie viel wiegen in deiner blöden Formel so. So, das sind für mich erweiterte Statistiken, weißt du? Yep. So, einige Leute sagen jetzt, eine erweiterte Statistik ist sowas wie ein Defensive Rating. Ja, aber was soll ich denn sonst für eine Statistik verwenden? Soll ich hier sagen, wie damals Phoenix 7 Seconds or Less das Blocks und Spiel? Rebounds, was denn sonst? Ja, Das ist aber. das Einzige, woraus Defensive entsteht, das weißt du Ich doch. meine, das ist so lächerlich. Ich meine, du kannst nicht einfach sagen, ja, die kriegen im Schnitt 99 Punkte gegen sich. So, wenn die aber einfach nur, weiß ich nicht, ey, das ist jetzt eine gute Zahl dafür. Fällt mir jetzt nichts ein. Aber du kannst nicht einfach sagen, wenn ein Team im Schnitt 90 Punkte gegen sich bekommt und ein Team, das im Schnitt 100 Punkte pro Spiel gegen sich bekommt, kannst du nicht sagen, dass. Oder kannst du nicht automatisch sagen, das Team mit den 90 Punkten pro Spiel verteidigt besser als das mit 100 pro Spiel? Das ist einfach schlicht und ergreifend falsch. So, und da ist mir auch egal, wie von oben herablassend ich bin. So, da verstehe ich nicht. Und dann muss man sich jetzt mit Leuten auseinandersetzen, wobei dazu zwingt einem ja niemand, aber ich meine, wir gucken auch bei Spox, bei NBA.de, bei den Kollegen von NBA News Deutschland, NBA Insight, wie sie alle heißen. Guckt man, und wenn die sowas posten, dann sieht man wieder, und man muss sich dann auch 2015 noch so Sachen durchlesen, wie hat James Harden keine Stimme bekommen, lachender Smiley, hihihi, wieso bekommt Chris Paul bitte eine Stimme, der kann nix. Und vor allen Dingen, was ich bei, entschuldige, dass ich dich unterbreche, Ja, aber mach. was ich bei James Harden so hart finde, hart, okay, flach wird's, wir haben ja, beziehungsweise du hast doch auf dem Blog sogar was zu seiner Verteidigung geschrieben, wie die sich entwickelt hat, wie sie jetzt ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, man nimmt es wahr, dass da was kam, aber lesen tut's keiner. Das ist das Also Problem. irgendwie, nachdem, ohne Spaß, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten oder so, aber nachdem wir unser Blog-Eintrag fertig hatten zum Defensive Player of the Year, habe ich gedacht, also anscheinend, oder es könnte klappen, dass wir vielleicht einigen Leuten so ein bisschen die Augen öffnen, um was es in Defensive geht und wo vielleicht der ein oder andere dann trotz starker Boxscore-Statistiken doch hinter anderen ist und dass man das, dass sich das in der Wahl widerspiegelt. Und das ist schon so erschreckend für mich. Also anscheinend liest es einfach doch nur die Hälfte von denen, die abgestimmt haben. Bestenfalls. Oder es hat einfach die Leute nicht interessiert. Man hat gesehen, oh, ich kann abstimmen und hat abgestimmt. So, und das ist halt auch das Einfachste, was du machen kannst. Einfach irgendwo abstimmen, ohne dass du argumentieren musst. Ist einfach so. Und das finde ich dann so schade, weil, nochmal, wir sind keine Experten, wir sind Fans. Wir machen das für Fans und weil wir einfach Bock drauf haben, weil wir diesen Sport lieben. Zum Thema, wir gucken die Spiele nicht. Glaubt mir, wir schlagen uns jede Nacht um die Ohren, um mindestens ein Spiel zu sehen. Dann nach der Arbeit, nach der Schule, nach der Uni werden nachmittags auch noch Spiele einfach nochmal im Replay geschaut. Es ist nicht so, dass wir reden, ohne die Spiele zu sehen. Wir haben den sogenannten Eye-Test. Aber wir müssen unsere Thesen und unsere Argumente auch irgendwo mit Fakten und Statistiken ja, unterlegen. Und dafür brauchst du halt diese erweiterten Statistiken, ob sie jetzt geil sind oder nicht, ob es mühsam ist, sie rauszusuchen und sie zu vergleichen, sei mal dahingestellt. Aber um einfach auf eine relativ ja, gute Sache zu kommen, ausführliche Sache, musst du das halt machen. Und ich finde es dann halt immer schade, dass nur wenn wir vielleicht einfach mal wieder anecken mit einer Meinung. Ich weiß, dass wir manchmal sehr speziell sind, dass wir manchmal auch etwas straight geradeaus sind in unseren Aussagen zu einem gewissen Spieler, dass wir manchmal auch eventuell wirklich zu subjektiv an die ganze Sache rangehen. Das will ich gar nicht sagen, aber das ist halt das, was wir immer sagen. Wir sind keine Experten. Wir werden dafür weder bezahlt, noch wollen wir dafür bezahlt werden. Wir machen das einfach nur, um die NBA in Deutschland größer zu machen, um zu zeigen, wie wir diesen Sport lieben und leben. Und das ist so der Hauptgrund, warum wir das machen. Wenn wir dann noch Leuten helfen können, das Spiel mehr zu verstehen, dann ist es einfach nur noch mal die Kirsche auf der Sahnetorte. Das freut uns dann auch. Wir diskutieren auch wirklich gerne. Aber wenn dann wirklich in Anführungsstrichen und Entschuldigung Schwachsinnsargumente kommen, dann fasse ich mir an den Kopf. Gestern Abend zum Beispiel. Ey, wie kann man gleichzeitig schreiben, dass wir die Spiele nicht sehen, aber behaupten, dass die Warriors keine Top 10 Defensive dieses Jahr spielen. Oh. Entschuldige, aber da kann doch nicht viel NBA-Sachverstand vorhanden sein, wenn man solche These aufstellt. Ja, ich glaube, mal davon abgesehen, dass ich hier vollkommen zustimme, ich glaube, das Problem, das wir haben, ist, dass wir auch im Zuge einer solchen Diskussion einfach nicht zu jedem Spieler sagen können, ja, der ist gut und ja, der hat's verdient. Und das will doch kein Schwein lesen. So, ich meine, wir, und dafür haben wir auch nur mal, das darf man ja jetzt auch, sollte man jetzt auch nicht mal unter den Teppich kehren, wir haben eine Menge Leser. So, und ich glaube, viele halten auch einfach die Klappe. Ich glaube, auch für viele ist es auf gewissen Plattformen einfach zu müßig, ja, darüber zu sprechen. Unser Defensive Player of the Year Award, ich behaupte mal, dass den mehrere hundert Leute gelesen haben. So, und jetzt ist das Ding, du musst nicht unserer Meinung sein. Du musst Um auch, Gottes Willen. du. Man darf uns auch kritisieren. Das nehmen wir uns, wenn es sachlich ist, zu Herzen und versuchen, das umzusetzen. Ja, versuchen wir. Andererseits können wir uns auch nicht komplett verändern. Und Richtig. das Ding ist jetzt, wenn du oder wenn irgendjemand die Andre Jordan gut findet, dann kann ich sagen, ich verstehe das. Ich finde die Andre Jordan nämlich auch gut. Ich mag es, die Clippers zu gucken. So, man soll sich vorstellen, aber ich finde das tatsächlich toll. So, was die da spielen. Also, toll ist jetzt. Ich find's Ist für geil. andere Horror? Ich finde, ja, wollte ich gerade sagen, ich Ja. find's geil. So, du hast Point Guard, du hast Blake Griffin, du hast DJ, die fliegen durch die Lüfte, so, du hast einen Redick, der kann. Aber es soll jetzt auch nicht exklusiv um DJ gehen. Das Ding ist einfach, für mich, ich bin einfach so gepolt, dass ich mir sage, ich kann nicht sagen, ein Spieler, der zwei Würfe blockt, ist ein guter Verteidiger. Brook Lopez blockt auch mal hier und da einen Wurf. Ja? Kriegt kein Pick and Roll verteidigt. Nur mal so. Wirklich Ringbeschützer bleibt vorm Ring stehen und sieht zu, da hier und da mal einen Wurf blockt. Finde ich gut, freue ich mich jedes Mal drüber. Mach den So. Rubi Gobert. Ja, schön wert. Dann muss ich aber sehen, bei den ganzen Ringbeschützern, das habe ich schon letztes Jahr versucht, mit bei Roy Hibbert mal so ein bisschen zu sagen. Es gibt nun mal Spieler, die den Ring beschützen, ohne dass es irgendwo auftaucht. So, und dafür haben wir weitere Statistiken. Die NBA erfasst, wie viele Würfe am Ring von Erfolg gekrönt sind. Und dann denke ich mir so, wenn wir doch diese Möglichkeit haben, und man muss sich mal vorstellen, was die NBA uns für Möglichkeiten gibt, Sachen auszuwerten, Spiele zu sehen, irgendwas fällt auf. Geh irgendwie auf eine Seite und denke mir so, boah, Kawhi Leonard hat gestern 7 Steals geholt? Boah, scheiße, Defensive Player of the Year, okay, ich gucke kein Spiel, ich gucke jetzt einfach nur, dass ich irgendwelche Zahlen raussuche. So, das ist halt das, was genau umgekehrt läuft. So, ich denke mir so, krass, Brook Lopez blockt 2 Würfe, ich gucke nach, trotzdem sind 50% am Ring drin. So, und bei DJ ist es halt nicht anders. So, ich gucke ihn und ich habe das Gefühl, dass er spektakulär ist und dass er auch eine Sache wie die Defensive, die nicht attraktiv ist, die attraktiv macht, ein Stück weit. Das ist bei DJ so, bei AD, das ist auch bei Rudy Gobert so und so. Aber dann gucke ich. So, und dann gucke ich auch, oh, warum springt er jetzt da beim Pumpfake? So, warum hilft er gerade da aus? Warum rotiert er jetzt nicht vernünftig weiter? Hat er das gerade verpennt? Was noch? Warum fängt er nicht mal an, Marc Gasol im High-Post zu verteidigen? Warum bleibt er da verdammte Scheiße am Ring stehen? So, hat er mitbekommen, dass Marc Gasol durchaus aus dem High-Post operieren kann? Das sind so Sachen, wenn man die Spiele guckt, Achtung, ne? Wenn man die Spiele guckt, fragt man sich das. Und Genau. selbst wenn Marc Gasol den Wurf aus dem High-Post, den er, ich glaube, dreimal hintereinander gemacht hat, selbst wenn er 2 von den 3 daneben setzt, ist es eine scheiß Defense von DeAndre Jordan oder von irgendeinem anderen, der Marc Gasol alleine im High-Post stehen lässt. Das macht man einfach nicht. Warum? Warum? So, weißt du? Ja. Ich meine, ich lasse mich auch nicht, ganz ehrlich, als Defensive Player of the Year lasse ich mich nicht von einem offensivfrohen Rookie aus Philadelphia vorführen. Richtig. Selbst wenn du 5 Blocks machst, dann sind das 5 Possessions, wovon du wahrscheinlich, ja, sagen wir 3 oder 4 von mir aus sichere Körbe verhinderst. So, das bringt dir aber nichts, wenn du dann 8 weitere Possessions nicht gut verteidigst. Sondern ist einfach Licht und Schatten und ich versuche bei einem Defensive Player of the Year so wenig Schatten wie möglich zu haben. Und um jetzt mal die Kurve zu bekommen, das sehe ich schon bei Kawhi Leonard, der, wie ich finde, halt nicht nur ab und zu mal im Boxscore und aufgrund seiner großen Hände irgendwie in diese Konversation gebracht wird. Ich finde seine Vielseitigkeit, das generelle Wing-Defense-Duo mit Danny Green finde ich wirklich klasse und ich ja, ich finde, da sollte es jetzt nicht irgendwie diese Kommentare geben, irgendjemand hat es mehr verdient, weil er mehr Würfe blockt. Also ich glaube, es gibt Leute, die es mehr verdient haben als Kawhi. So sehr ich Kawhi auch feier. Wir hatten Aber ihn ja auch nicht in unserer Konversation. eben, er hat einfach zu wenig gespielt. Das ist so mein Haupt. Aber er hat den Impact. Ich habe ihn sehr gerne geschaut. Ich glaube, ich habe in den letzten 2 Monaten so viele Spurs-Spiele wie noch nie gesehen. So, weil der Typ ist für mich Ja, Box. mir reicht das nach den letzten Finals. Das glaube ich. Der Typ ist für mich Box-Office. So, ich schalte ein, weil ich den sehen will. So, ich will Tony Parker nicht sehen. Ich will, ja, Timmy will ich auch irgendwie sehen, aber ich meine, ich schalte wegen Kawhi ein. Und wie gesagt, bei ihm merkst du das auch, ne? Das ist jetzt auch wieder so ein Fall. Ich sehe, oh krass, sein Gegenspieler trifft nichts, der holt sich hier und da mal einen Steal. So, der blockt auch hier und da mal einen Wurf. Kann er auch. Und dann gucke ich so. Stimmt das? So verarscht mich mein Auge nicht. Weil ich glaube, DeAndre Jordan verarscht viele Leute, weißt du? Das ist einfach so, weil du kannst. Ja, es ist so schwierig. Da könnte man einen eigenen Podcast so aufnehmen. Aber du musst einfach mit Statistiken arbeiten. Und du musst vor allen Dingen, du kannst nicht sagen, der blockt so und so viele Würfe, wenn du dann so Sachen wie Opponent Field Goal at the Rim komplett außen vor lässt. Weil du kannst einfach nicht, du hast gar nicht die Zeit dafür, um von 5 legitimen Defensive Player of the Year Award-Kandidaten jede einzelne Minute zu sehen, jeden einzelnen Ballbesitz so gebührend zu analysieren, dass du immer eine Strichliste führst, hier was gut, hier was schlecht. Das machen Videoscouts in der NBA, die werden dafür bezahlt und die machen aber nichts anderes. Und die gibt es auch in jedem Team, mal davon abgesehen, ne? Das ist nicht nur einer. Das kannst du einfach nicht, deswegen brauchst du das. Und ich bin einfach der Meinung, oder wir sind der Meinung, Rebounds pro Spiel, Steals pro Spiel, Blocks pro Spiel, Punkte pro Spiel haben eine bedingte Aussagekraft, aber die sollten niemals als Hauptargument gelten. Sieht halt schön aus. Ja, es ist vor allen Dingen einfach. Ich glaube, das ist der größte Haken daran. Es ist einfach, Ja, solche das kommt. Stats präsentiert zu bekommen und sich darauf eine Meinung zu bilden. Und das finde ich irgendwie traurig. Weil dann geht man im Zeitalter von sozialen Medien, nämlich ins Internet, und macht sich zum Horst. Vielleicht mache ich mich auch zum Horst. Vielleicht habe ich überhaupt nicht recht mit der Sache, mit den ganzen Sachen über DeAndre Jordan. Vielleicht verarscht mich meine Wahrnehmung auch und vielleicht wende ich falsche Statistiken an. Ich kann meine Meinung auch nicht als Fakt verkaufen, weißt du? Ich bin aber nun mal der Meinung. Und ja, das ist Dem schließe schwierig. ich mich auch an. So, Kiwi gewinnt. Draymond Green wird Zweiter. Überraschend für dich. Ja, war ja mein Defensive Player of the Year. Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Statistiken. Die sprechen nämlich alle für ihn. Ja. Auch die erweiterten. Absurderweise, ja. Ja. Im Endeffekt sehen wir hier mehr oder weniger zwei ähnliche Spielertypen, weil beide können bis zu vier Positionen verteidigen. Green in manchen Fällen sogar auch die fünf. Je Ja, nachdem, genau, wer ja. da gerade spielt. Ja, dafür halt nicht die Eins. Also ich denke, da tun die sich in der Ja, also. Flexibilität sind die ähnlich, würde ich auch sagen, ja. Ja, also vier Positionen sind drin auf jeden Fall. Ja, es ist erstaunlich. Ich meine, klar, für ihn ist es wahrscheinlich auch so schon ein Erfolg, überhaupt in der Top 3 zu sein. Aber als Beobachter, man sieht ja auch wirklich in den Spielen der Warriors, wie er buchstäblich die Defensive mit Betreten des Feldes anhebt. Sie verteidigen ohne ihn schon gut, aber mit ihm wird es dann halt nochmal besser. Also es ist halt nicht so, ja, dass er das halt bei einem guten Defensivteam macht. Nein, er macht ein gutes Defensivteam zum Besten der Liga in dieser Saison. So, und ja, Kiwi war nicht dabei, also Kawhi war nicht dabei, weil eben zu wenig Spiele. Also bei unserer Auswahl. Deswegen ist es sehr überraschend, aber klar, wenn man dann das im Kontext trotzdem sieht, zu seinen Leistungen, irgendwo auch verdient. Wäre nicht meine Wahl gewesen, bin ich ganz ehrlich. Meine auch nicht, bei Aber aller Liebe. ja, eben. Freut mich trotzdem für ihn, aber ja, ist schwierig, Green den nicht zu geben. Also ich glaube, das wäre schwieriger, gegen Green zu argumentieren als für Leonard. Ja, viel zu viel gerantet hier wieder. Ja, wie gesagt, so, ich meine, ich will gar nicht so von oben herab irgendwie urteilen und so, aber ich habe einfach das Gefühl, dass wenn man sich ein bisschen mehr beschäftigt mit gewissen Sachen, dann ist es mir unverständlich, zum Beispiel die DeAndre Jordan eine Erststimme einfach zu geben. Also ich komme darüber nicht hinweg, dass er, von mir aus gebt ihm eine Drittstimme so. Also mein mangels Alternativen oder so, von mir aus. 32 Erststimmen. Das heißt, 32 Journalisten in Amerika, inklusive ganz namhaften, wie zum Beispiel Michael Wilbon von ESPN, haben gesagt, ey, die DeAndre Jordan ist unser Defensive Player of the Year. Und ich weiß nicht, woran sie es festmachen. Sie können es nur an Rebounding festmachen und an Blocks. Dann verstehe ich aber ehrlich gesagt nicht, warum Green und Kawhi Leonard so weit oben sind. Irgendwie. Also Ja, finde ich das ganz. widerspricht sich alles so ein bisschen. Ja, also total. Ich. Ist übrigens auch interessant, dass man sich dieses Jahr dazu durchgerungen hat, einem Wing Defender den Titel zu geben. Ja, finde ich auch cool. Also wurde auch mal Zeit jetzt. Ja, für mich ein bisschen zu spät, aber um das Fass jetzt wieder aufzumachen. Nee, lieber nicht. Nein. Na doch, komm, sollen Na, nein, ich habe auch keine Lust, wieder als Fanboy abgestempelt zu werden. Ist ja ein offenes Geheimnis. dass er mein Lieblingsspieler ist und bleibt. Also, deswegen, nee, komm, lass. Mich freut's für Kawhi, mich freut's, dass man sich durchgerungen hat, dass es ein Wing wurde. Aber im Endeffekt wäre es für mich Green geworden, aber ich bin glücklich, dass es nicht DeAndre ist. Ja, das ist einfach. Und ich weiß gar Bin ich auch nicht. ganz ehrlich, ich bin mit glücklich meine ich wirklich glücklich. Auch einfach zu seinem, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber zu seinem Schutz. Du wirst ja auch irgendwo daran gemessen. Und irgendwann wird der Tag kommen, an dem das einfach auffliegt. Wenn er sich nicht weiter. Wir müssen ihn auch mal festhalten. Wir mögen ihn und wir wissen auch, dass er sich im Vergleich zu den letzten Jahren wirklich gesteigert hat. Ja, lass uns über seinen Rebound reden. Rebounding. Ich meine, das ist besser Ja, geworden. nutzen. Nur. Jetzt lass uns mal wirklich bei dem Rebound-Ding bleiben. Ich habe keine Zahlen offen. So, ich verfolge die NBA seit ein paar Jahren. Ich weiß, dass die Clippers, eine der Sachen, die die Clippers furchtbar schwach gemacht hat, war Rebounding in den letzten Jahren. Absolut. Wie ist das möglich mit einem Frontcourt aus Blake Griffin? Okay, der muss nur mal ein bisschen weiter weg vom Korb sein, irgendwie, weil alleine auch schon in der Offensive hat fast kaum eine Chance, einen Offensiv-Rebound zu holen. Man darf, gut, holen wen zu wenig Rebounds. Die Bank ist Schrott, immer noch, irgendwie. Also, ne, ja, Schrott ist immer so herablassend. Naja, wenn Nicht so Crawford doll. fehlt, wenn Crawford fehlt und nicht abliefert, dann wird's halt eng. Ja, ist. Ja, Austin Rivers, du wirst jetzt lachen, aber Austin Rivers hat einige sehr gute Spiele von der Bank gemacht. Ich lache Aber darüber da überhaupt fehlt. nicht. Ach so, ja, ich dachte. Aber da fehlt halt dann auch die Konstanz, so diesen Posten Sixth Man irgendwann zu übernehmen. Und du hast recht, ohne Crawford, ja, du bringst den Horst von der Bank, schön und gut, aber ist halt auch irgendwo, hart gesagt, nur Durchschnitt. Das Also ist es fehlt. traurig. Hä? Das ist so traurig. Ja, Entschuldigung, aber ist jetzt nur meine Wahrnehmung. Aber wie gesagt, wenn Crawford nicht von der Bank kommt oder nicht abliefert, dann kriegst du ein Problem. Ich meine, es ist, glaube ich, jetzt auch deutlich, dass auch der Unterschied in dieser Series gegen die Spurs. Die Spurs-Bank hat, glaube ich, mehr als doppelt so viele Minuten gespielt als die der Clippers. Und ich glaube, das verdeutlicht das auch einfach nochmal. Und ja. Rebounding waren wir eigentlich. Also Rebounding. Kommt ja auch von der Bank nicht. So, darauf wollte ich im Grunde hinaus. Die Bank ist einfach Schrott. So, und wenn du Big Baby Davis da stehen hast, oder ja doch, letztes Jahr hatten sie Big Baby Davis da irgendwie als Backup Big unter anderem. Boah, also ey, ich meine, da hier auch wieder. Ja. Wir können nicht einfach nur irgendwelche Teamstatistiken nehmen und sagen, die Starting Five macht im Grunde einen guten Job, die Bank versaut es und deswegen zieht das Team im Keller. Machen wir gar nicht. So, da macht Sinn, auf Lineups zu gucken. Dennoch, also das ist jetzt wieder mit den Lineups und so, das ist wieder eine andere Sache. Was den Clippers gefehlt hat, Rebounding. So, wie kann das sein, dass ein angeblich so Weltklasse überragender Big Man wie die Andre Jordan zulässt, dass sein Team irgendwie, weiß ich nicht, ey, in der Rebound-Rate wahrscheinlich nur, weiß ich nicht, wer kann schlechter gewesen sein? Wahrscheinlich Brooklyn, Miami, Ja, wir können auch nicht rebounden. ja, also letztes Jahr so dieses Smallball-Teams halt so, ne? Ich meine, das ist normal, das kommt mit der Sache. Atlanta. So, wie kann es sein, dass man mit einem solchen Anker ausgereboundet wird? Nacht um Nacht um Nacht um Nacht. Das hat Sebastian damals auf unserem Blog geschrieben. Ganz einfach. Wenn du, das ist wie bei Steals oder so, irgendwas, womit du deinen Boxscore einfach füllst, so, das ist immer dasselbe. Du entscheidest dich in bestimmten Spielsituationen dazu, auf den Steal zu gehen, selbst zum Rebound hochzugehen, ungeachtet der Tatsache, dass dein Gegenspieler dein Manöver ausnutzen kann und selbst Profit daraus ziehen kann. So bei DeAndre Jordan. Und das macht er jetzt nicht mehr. So, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, er boxt vernünftig aus, aber er ist zumindest so konsequent beim Rebounden, dass sein Gegenspieler keine Chance hat, den Rebound zu holen in der Offensive. Und ich habe das im Vorfeld des Podcasts gesagt. Für mich ist es nicht wichtig, wie viele Rebounds holst du. Für mich ist wichtig, wie viel oder wie wenig Rebounds schenkst du ab, wenn das Sinn macht. Also das ist für mich als Big Man, und deswegen nehme ich auch Brook Lopez immer so in Schutz, mir ist es wichtig, hinter den gegnerischen Big Man, den gegnerischen größten Mitspieler da am Korb oder Gegenspieler, hinter ihnen am Rebounding. Wer den Ja. Rebound holt, ist mir völlig egal. Ja, wie du ansprichst, viele unterschätzen auch einfach das Ausboxen Ja, unterm voll. Korb. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil, der sich dann zwar nicht in der Rebound-Statistik widerspiegelt, aber des Reboundings. So, und dafür muss man die Spiele dann halt auch sehen, dass man Genau. lernt und versteht, was die Wertigkeit des Ausboxens ist. Ich weiß, das klingt jetzt wieder abgehoben und ich will wieder irgendwie Besserwisser sein, aber wir versuchen das ja auch immer nur zu erklären, wie wir auf diese ganzen Sachen kommen. So, und wirklich, man sucht euch Möglichkeiten, die Spiele, wenn ihr nachts, das ist auch völlig verständlich, wenn man in der Woche nachts nicht aufbleiben kann, wegen Ja. Schule, Arbeit und so. Denn Schreibt das uns eine ist überhaupt, Nachricht. Wir haben Möglichkeiten so. Wir werden das ja, nicht veröffentlichen oder so, aber wir haben genau, Möglichkeiten, euch zu helfen. Ich habe heute genau. hier einen Homie von mir geschrieben. Der hat mich auf Twitter vor ein paar Tagen angeschrieben oder vor einer Woche, hat gesagt, ey, wie sieht's aus? League Pass und so, Ballstreams. Und da habe ich ihm gesagt, das und das ist gut, das und das. Ich meine, mal davon abgesehen, nicht jeder kann sich einen League Pass leisten. So, Richtig. der League Pass ist scheiße teuer, so wenn du keine Tricks anwendest. So, das ist vollkommen verständlich. Wenn ihr Bock habt, kommt auf uns zu. Wir sind die letzten Menschen, die irgendwie sagen, nein, wir versuchen euch nicht zu helfen oder so. Genau. Nur, ich finde, lieber dann so und dann wirklich mit einem gewissen Niveau auch diskutieren, als zu sagen, ja, ey, diese scheiß Statistiken, die ihr da verwendet, die sind eh alle für den Arsch und ihr guckt alle keine Spiele. Twitter-Handle @TimoCTB, Twitter-Handle @PascalCTB. Guckt mal auf Twitter vorbei, falls ihr Twitter habt, dann guckt da mal, wann unsere Tweets in der Regel verfasst werden. Und dann sagt er nochmal der Vorwurf, dass wir keine Spiele schauen. Dann haben wir die Diskussion, glaube ich, auch schon im Vorfeld im Keim erstickt. Genau. Gut, da haben wir uns über Defensive Player of the Year ausgekotzt. Wahrscheinlich mehr ausgekotzt, als so wirklich die Leistungen von Kawhi zu würdigen. Eine Sache würde ich aber von dir wissen. Würde mich interessieren. Ich bin ganz Ohr. In Amerika gibt es Spiele, die werden im nationalen Fernsehen übertragen. So entstehen Mythen wie Playoff Rondo. Oh, nein, nein! Warum? Nein, Wir haben ich. das Thema so Nein, schön und scheiße. kurz den ganzen Podcast und dann musst Okay, du okay, wieder mit der Tür okay. ins Haus Ja, fallen. ich hatte ja gestern. Ach, nee. Gestern Nein, auf Twitter es gesagt, ist zu spät, es ist zu oh, spät. Kacke, können wir rausschneiden. Nee. Okay, so entstehen Mythen wie zum Beispiel Playoff Rondo, jetzt habe ich es ja einmal gesagt. Da kriegt einfach jeder in Amerika, also die, weiß ich nicht, 300 Millionen Menschen, die da theoretisch wohnen, hätten theoretisch Zugriff auf das Spiel gerade. Andere Spiele werden halt auf den regionalen, lokalen Sendern übertragen. Und die Spurs sind ja so ein Phänomen, die werden relativ wenig im nationalen Fernsehen gezeigt, einfach weil es kein ja, großer Markt ist, trotz amtierender Champ und so, ist alles scheißegal. NBA TV hat meines Wissens nach das Spiel gegen die Warriors übertragen. Spurs gegen Warriors. Das letzte, wo die Spurs einfach nur dominant gegen die Warriors gewonnen haben. Jetzt meine Frage an dich, selbst wenn NBA TV im Grunde geschummelt ist und nicht gleich ESPN ist von der Zuschauerzahl, aber glaubst du, dass Leonard ohne dieses 7-Stil-Spiel, das im nationalen Fernsehen gelaufen ist, so viele Erststimmen bekommt? Nee, ich glaube, das war ein ziemlich ausschlaggebender Punkt. Ja. Das ist aber allgemein wirklich ein Problem mit den Übertragungen in den USA, was die Spiele angeht. Kannst du dich noch an letztes Jahr erinnern, wo Joakim Noah gegen die Heat einfach nur total amok gelaufen ist in der Defensive? Entschuldigung Ja. für das Salz jetzt in der Wunde, aber Nö, alles cool. ich behaupte Bin da ohne trotzdem da weitergekommen. ich behaupte ohne das Spiel wird's vielleicht wobei Woodrow Hibbert Zweiter, ich weiß das gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine Farce letztes Jahr irgendwie, Naja, also. man, ja, gut, in Farce, ja, okay, war vielleicht so, also die Triple Doubles und das Spiel gegen Miami, das hat eine große Rolle gespielt. Aber Hibbert hat sich mit seinen Leistungen nach dem All-Star Game auch selber echt ins Knie geschossen. Ja, es stimmt schon. So, aber klar, wenn man dann wirklich nur bei, da sind wir wieder bei diesen erweiterten Statistiken, wenn wir wirklich dabei bleiben würden, dann hätte halt immer noch viel für Hibbert gesprochen. So, auch wenn offensiv ging halt mal gar nicht. So. Aber das hat ja nichts mit der Defensive zu tun. Ja, eben. So. Und ich glaube schon, dass das halt dann, ja, einer der ausschlaggebenden Punkte war, warum Joakim Noah nachher dann Defensive Player of the Year geworden ist. Natürlich kann man auch dafür argumentieren, klar. Ist ja jetzt auch kein schlechter Verteidiger, muss man ja auch ganz klar Ja, sagen. klar. Dann hat er offensiv abgeliefert. Ja, aber ich glaube halt schon, dass das wirklich so ausschlaggebend ist, wenn vieles im nationalen Fernsehen übertragen wird, das bekommt einfach mehr Spotlight als diese regionalen Sachen. Das ist ganz klar. Da bin ich ganz bei dir. Ja gut, Also. ne, das war jetzt einfach nur nochmal eine Frage, weil ich schon finde, bei aller Liebe für Kawhi, aber oh, irgendwie, das hat so einen faden Beigeschmack. Also im Grunde ist Aber es sonntags. andererseits, Ja. müsste man dann auch sagen, die Spiele der Warriors werden dann ja eher im nationalen TV übertragen. Ja, es war relativ häufig, dass die Donnerstagnacht, das ist aber auch wieder das Problem, die Warriors-Spiele starten um 10:30 Ja, Ostzeit. gut, das Ob würde du. dann das wiederum so ein bisschen aufheben, wenn man dann aber sagen würde, da müssen die Leute ja aber gesehen haben, wie gut Green verteidigt. Ja. Weißt du, worauf ich hinaus Ja, wollte? klar, absolut. Aber klar, dann haben wir da auch wieder diese dämliche Zeitumstellung und das erklärt es dann auch wiederum. Aber oh, wir waren Es viel zu ist. lange jetzt beim Defensive Player of the Year Award schon. Ja, aber man muss sagen, wir schenken dem Award die Aufmerksamkeit, die er verdient hat. Ja. Du hast ja vorhin, bevor wir angefangen haben, gesagt, dass der Award eigentlich so einfach im Vorbeigehen vergeben wird und keiner da so weit wirklich drauf eingeht. Also ich finde, es Was müsste schade. direkt vorm MVP als Abschluss der Regular Season sozusagen, als feierlicher Abschluss. Mir, wie gesagt, ich bin aber auch ein defensiver Typ und also ich gucke mir gerne Defense an. Von daher habe ich da auch vielleicht etwas unpopulärere Meinung. Für mich ist auch zum Beispiel eigentlich, wenn man jetzt sagt, Minuten und Spiele völlig außen vor gelassen, wäre es für mich wahrscheinlich auch Andrew Bogut, der Defensive Player of the Year. Wer das jetzt allerdings statistisch versucht nachzuweisen, vor allen Dingen mit Box-Score-Statistiken, der wird mich wahrscheinlich für komplett bescheuert halten. Ich gehe da gar nicht weiter drauf ein. So. Ich meine, jeder hat so seine Meinung und mein Gott, wenn du jetzt im Internet denkst, jeder ist ja dafür verantwortlich, was er schreibt. Und wenn ich was schreibe, dann weiß ich, das könnte ein paar Leuten nicht gefallen. Damit muss ich leben. Ich hoffe einfach nur, dass die Leute, solche Sachen sagen wie, die DeAndre Jordan ist ein dominanter Verteidiger, der beste Verteidiger der Liga. Offensiv-Rebounds zählen auch zum Verteidigen oder irgend so eine Bespaßung. Ich hoffe einfach nur, dass die Leute sich darüber auch im Klaren sind, dass diese Kommentare für den einen oder anderen Augenroller verantwortlich sein werden. Und ja, ohne jetzt weiter zu schwafeln, würde ich sagen, kommen wir na, heute dann wahrscheinlich gar nicht mehr zu den Playoffs. Es sei denn, du willst jetzt unbedingt irgendwie über die Playoffs reden bisher, über die ganzen potenziellen Sweeps. Also, ich sag mal so, es ist nicht wirklich was passiert, was wir nicht erwartet hätten. Also, Ich überlege. wir sind ja ziemlich von allem so ausgegangen. Ich habe zwar immer noch irgendwo in Einführungsstrichen, wirklich nur in Einführungsstrichen, meinen Mitleidssieg für den Underdog gegeben. Du hast ja knallhart mit den Sweeps durchgezogen, ich weiß. Deswegen wirst du auch wahrscheinlich unser Tippspiel nach dieser Serie anführen. Gucken. Aber das ist okay, ist okay. Ich komme meistens immer, ne? Du weißt ja. Ich habe dann mit den verrückten Tipps recht. Die müssten dann eigentlich 3 Punkte geben, nur mal so nebenbei erwähnt. nee, also alles eigentlich wie erwartet gelaufen. Die Clippers und die Spurs teilen sich hoffentlich weiterhin die Siege, dass wir wirklich sieben Spiele Ja, davon ja. erleben dürfen, weil das sind wirklich einfach, Tolles Spiel. entschuldige den Ausdruck, aber hammergeile Spiele. Und wenn du nichts hast, glaube ich, brauchen wir gar nicht so viel darüber reden. Ich denke mal, im nächsten Podcast können wir da eher drauf eingehen. Da wissen wir halt auch schon ein bisschen mehr. Richtig. Was wir noch so ein bisschen schuldig sind und was wir jetzt auch relativ schnell versuchen, zumindest ein Drittel davon lässt sich, glaube ich, ziemlich schnell beantworten. Unsere All-NBA-Teams, also bevor wir dann auch mal irgendwann so All-Rookie und All-Defensive-Teams veröffentlichen und auch obwohl jetzt leider der Ricardo hier natürlich nicht bei sein kann, müssen wir ja auch das Ganze nochmal in schriftlicher Form irgendwie bringen, weil der hat halt auch sein Bracket hier ausgefüllt oder seine Excel-Tabelle hat er mir eingereicht. Von daher, All-NBA, First Team, was, also nochmal kurz Prozedere. Zwei Guards, können auch zwei Point Guards sein. Ich meine, diese Bezeichnungen sind meistens eh hinfällig, weil ja, so gut wie alle Guards hier ziemlich balldominant sind. Zwei Forwards, auch egal, können auch zwei Flügelspieler sein. Und ein Center. Das muss dabei sein. Und beim All-NBA First Team würde es mich überraschen, wenn irgendein Mensch auf der Welt ein anderes First Team hätte als ich und wahrscheinlich auch als du. Ja, wir beide haben ja schon vorher drüber gesprochen, als wir oder als Ricardo meinte, dass wir das doch mal bitte machen könnten für unsere Zuschauer. Soll ich jetzt direkt sagen? Ja, hau einfach mal raus. So, ich meine, da brauchen wir Dürfte gar keine nicht Überraschung sein. genau. Harden, Curry, James, Davis und Gasol. Richtig. Ja, Marc was? Gasol. Klar, ja, das, ja, war das klar. So abwegig ist es ja nicht, Pau Gasol zu nehmen, aber zumindest Der irgendwann. zählt halt mehr als Power Forward, deswegen. Ja, ich weiß halt, bei einigen Positionen bin ich mir halt unsicher, deswegen Ja. müssen wir mal gleich gucken, ob ich da ein bisschen geschummelt habe, aber ja. Auf jeden Fall, Aber das gut, ist. bei Paul können wir, glaube ich, sagen, er spielt neben Noah, also da können wir ruhig Ja. sagen, das ist dieses Jahr mehr Power Forward als Center. Gehe auch von aus. Okay. Was gibt es da zu sagen? Du hast Curry, Harden, das sind die beiden, die wahrscheinlich die ganzen MVP-Erststimmen auf sich verteilen werden. Du hast halt einen LeBron, der immer noch LeBron ist. Davis ist krass. Also ich glaube auch, dass selbst ich, der so euphorisch bei Davis immer gewesen ist, ihm auch ein bisschen zu viel oder den Pelicans ein bisschen zu viel Unrecht getan hat während der kompletten Saison. Also ich bin beeindruckt. Playoff Davis gefällt mir auch gut. Ja, und Marc. Ey, Marc Gasol. Man vergisst fast schon wieder, was für eine gute Saison Marc Gasol gespielt hat. Dadurch, dass er jetzt einfach nicht in dieser MVP-Diskussion drin ist und die Grizzlies halt einfach die Grizzlies sind. Aber ja, Und mal der. ziemlich wieder abgestunken haben in der zweiten Saisonhälfte. Ja, also Nenn das Kind beim Namen. der muss da auf jeden Fall rein. Also. Neben Curry und Harden ist das mein absoluter No-Brainer. Also wenn einem anderen Center eine bessere Saison als Marc Gasol bescheinigen möchte, den möchte ich mal gerne unter vier Augen sprechen. Punkt. Nicht mal Boogie. Nein, nicht mal Boogie. Es fällt schwer, aber Ich wollte es nur noch mal aus seinem Mund hören. nein, auch nicht Boogie. Boogie. So, Boogie Wonderland hier, Second Team. Wen haben wir da? Also ich kann mal meine Guards sagen. Machen wir vielleicht mal so. Ja, genau. Ich habe da Russell, True Religion, Jeans, Gesicht, Westbrook. Das, ja. Russell, der Boss. Klar, Triple Double und so. Ein bisschen Oklahoma City getragen. Ich bin zwar irgendwie Hater, weil ich ein Hater aus Prinzip bin, aber unterm Strich hat mir der hat mir schon so ein paar Momente gegeben, wo ich dachte. Danke, Russ. War geil. No homo. und ja, dann natürlich Chris Paul, Point God und eigentlich immer Kandidat fürs First Team, aber ja gut, Curry und Harden, was die für eine Saison gespielt haben, da muss ich Point God leider hinten anstellen. Sollte er aber verkraften, wenn er jetzt mal endlich einen tiefen Playoff-Run hinlegen kann. Die Voraussetzungen sind ja irgendwie dann doch schon gegeben. Auch wenn es gegen die Spurs ist in der ersten Runde. Wen hast du auf Naja, Guard? das Point Guard Duell dominiert er ja bislang. Absolut. Nach Belieben, aber okay, das ist ein anderes Thema. Warum gehört Ja. Chris Paul ins All-NBA Defensive Team? Ja, guck mal die Spiele. Tony Parker, einer der offensiv beschlagensten Point Guards im Sinne von Drives und Finishes am Ring. Guck dir Paul an, Alter, da wollte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Den Kommentar fand ich aber gestern auch übertrieben lustig. Wen hast du auf Wobei, da Guard? müssen wir auch den Kontext zur Person sehen. Also da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es in wenigen Jahren, wenn es dann so meine jetzige Alterskategorie geht, dass es dann schon ein bisschen anders aussieht, dass man das dann anders wahrnimmt. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Also man kann sagen, dass das ein sehr, sehr junger Zeitgenosse war. Aber Ja. wir finden es gut, dass sich junge Menschen, oder was heißt junge Menschen, wir zählen ja auch noch zu jungen Menschen. Nein, ich Ja, nicht. auch du, Opa, Oh, auch du fuck noch. you, Alter. Und ja, wir hoffen einfach, dass es halt immer größer wird in der NBA. Ja, voll. Aber egal. So, anderes Thema. Meine Guards, Ja. überraschenderweise, ganz wirklich, also ich bin aus dem Häuschen, dass wir uns da mal wieder einig sind. Wirklich. Mr. Triple Double, Russell Westbrook. Gäbe es Harden und Curry nicht, wären die beiden wohl in dieser Saison im First Team gewesen. Ja. Und natürlich, wer soll, natürlich, Chris Paul, CP3, Point Guard. Ja, ich komme in Schwärmen, wenn ich nur diesen Namen lese. Da bin ich ganz Ich ehrlich. hoffe, er wird Dritter beim MVP-Voting. Das Ja, so ich würde es mir nebenbei. wünschen. Ich würde es mir wünschen. Trotz Forward? LeBron James. Ja, aber komm. Ja, LeBron, Forward, hier, mach. Ach so, ja, soll ich gleich Ja, weitermachen? hau Alles rein. klar. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich den Defensive Player of the Year nicht in einem Oh ja. All-NBA-Team hätte? Kiwi Kawaii. Ja. Das geht. Ja, habe ich auch. Okay, No-brainer. Kawhi. Und dieses Jahr war sein Bruder vor ihm, aber Paul Gasol gehört in die All-NBA-Teams. Wow. Ich glaube, ein Rekord als ältester Spieler mit den meisten Double-Doubles aufgestellt, wenn ich mich da irgendwie recht erinnere in der Regular Season. War da irgendwie sowas? Also da war auf jeden Fall irgendwie sowas. Vielleicht reiße ich das auch gerade so ein bisschen aus dem Kontext, aber meine Fresse, Paul Gasol hat eine Saison gespielt, als wenn er in den Jungbrunnen gefallen wäre. Okay. Ich könnte jetzt gegen die Lakers shooten, aber ich lasse das jetzt einfach mal und überlasse dir die Bühne. Ich habe Pau Gasol in keinem meiner Teams drin. Ich merke auch gerade, dass ich keinen. Doch, ich habe einen Chicago Bull, klar. Ja, aber Pau Gasol ist es halt nicht. Ja, ich weiß. Was soll Ja. ich dazu sagen? Also das Gespräch ist jetzt auch beendet, Ja, habe ich entdeckt. das ist schon richtig. Allerdings ist das auch wieder. Und, oh, das ist auch so eine Sache, ne? Das kann ich ja jetzt ruhig mal sagen, jetzt, wo die Saison zu Ende ist. Irgendeiner kam mal irgendwann damit an und hat davon geredet, dass Pau Gasols Gutstatistiken Empty Stats sind. Also, dass er im Grunde seinem Team überhaupt nicht damit hilft. Nein, Rose hat Und ja auch nur wieder drei Viertel der Saison gefühlt gefehlt ja. und Butler war auch nur ein paar Wochen verletzt, aber stimmt. Und auch wenn ich mich. Aaron Brooks hat das Spiel gemacht und hat die Bulls zu Siegen geführt. Natürlich, sowieso. Bin ich ganz dabei. Und auch wenn ich mich irgendwie vage erinnern kann an diesen Artikel, der das irgendwo. Oder ich glaube, das war sogar ein Grantland-Piece, ich weiß es nicht. Ich konnte dem schon Teile abgewinnen, aber dann fand ich es so erbärmlich, dass einfach jeder dann auf einmal von, ja, Pau Gasol ist gut zu, in irgendwelchen Diskussionen auf Facebook oder beim, ich glaube, es ging sogar am All-Stars. Ja, das, was Pau Gasol da macht, sind Empty Stats. Und immer dieses ständige Nachlabern so, ey. Dann lieber eine beschissene Meinung haben, als irgendwie eine Meinung auf einmal von irgendjemand anderem zu adaptieren. Also, das fand ich auch, boah, das ging mir tierisch auf den Keks. Die 360 Grad, das andere ist, was du vorher gesagt hast. Ja. Genau, also beide Extreme sind irgendwie für mich ein bisschen zum Kotzen. Ich habe Pau dennoch nicht drin, weil ich einfach denke, ich muss aufpassen, wie viele Mitglieder ich von welchen Teams in meinen All-NBA-Teams habe. Und für mich ist Pau eine Feel-Good-Story auf jeden Fall. Ich habe jetzt aber Blake da drin. So, Ja, Punkt. Also, Blake geht immer. genau. Irgendwie ist es. Ja. Was soll man zu Blake und Paul noch sagen? Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass jeder weitere Kommentar auch dann auch irgendwie überflüssig. Ich glaube, es ist schon gerechtfertigt. Ich weiß nicht, ob er im Second Team gehört. Für mich gehört er ins Second Team. Und ich habe generell jetzt noch einen Forward, den ich auf jeden Für Fall. mich normalerweise auch, aber Okay. Ja, gut, wenn du Paul dieses Mal, nimmst. ja eben. Ein Forward breche ich auf jeden Fall das Herz. Ich habe mich bis jetzt noch nicht entschieden, wem, aber ja. Center habe ich Duncan. Ist er ein Okay. Center? Ja, ist ein Center für mich. Ja, laut unseren Recherchen, wie viel er wo gespielt hat. Ich glaube auch in dieser Saison durch die Verletzung von Splitter hat er oftmals mehr Center gespielt als eigentlich Forward, wenn ich Was da auch jetzt immer, nicht. also keine Ahnung, Ja, ja. also ist egal, wo du ihn nennst, da kannst du einfach nichts falsch machen. Ja, sonst wird er als Boogie Dieses. stehen, jetzt steht halt Tim Duncan als zweitbester Center der abgelaufenen Saison für mich persönlich. Ich habe übrigens schon dreimal das Second und das Third Team geändert in der Zeit, wo wir hier aufnehmen, Nur? weil das einfach so knapp ist. Ja, es ist jedes Jahr dasselbe, es ist immer schwierig. Ja, in der anderen Zeit musste ich das All-Defensive Team so ein bisschen ändern. Also beim All-Defensive Team habe ich immer noch keinen grünen Zweig gefunden, irgendwie. Ja, ich auch nicht. Ja, wer ist denn dein Center? Boogie! Geil. Ja, Boogie, Mann, der frisst so viel Scheiße da in Sacramento mit dem Front Office und überhaupt und keine Ahnung, ich würde es ihm einfach gönnen, dass er auf jeden Fall in ein All-NBA-Team kommt. Ob es jetzt das Second wird, sei mal dahingestellt, aber für mich ist es einfach, er hat die ganze Saison über gezeigt, was er für eine Naturgewalt sein kann und ja, Boogie. War aber auch wieder so eine Sache, so ganz knapp entschieden zwischen ihm und Timmy. Wir dürfen aber auch bei Boogie, finde ich, nicht vergessen, dass er sowohl krasse Zahlen auflegt, als auch, ich hatte das Gefühl, als Boogie das Gefühl hatte, oder die Hoffnung hatte, dass dieses Jahr vielleicht endlich das Jahr ist, in dem Sacramento halt nicht mehr stinkt. Ey, für mich, ganz ehrlich, da mache ich mich jetzt auch vielleicht lächerlich, aber der war irgendwie zum Saisonstart, erstes Saisondrittel und immer mal wieder, wenn ich ihn gesehen habe, einer, wo ich sagen würde, den unter die Top 10 der besten Verteidiger oder der Verteidiger mit dem größten Impact zu packen, wäre jetzt vielleicht gar nicht verkehrt. Dass er da Nee, die, das stimmt. dass er hier diesen Inbound Pass, der jetzt schon wieder auf YouTube da so abermillionen Mal und auf Vine geklickt wurde, hier diesen Inbound Pass, wo er sein Gegenspieler einfach mal in Ruhe lässt und danach so fragt, was ist passiert? Ja, der Typ ist halt auch einfach, glaube ich, enorm emotionsgesteuert. Wenn er keinen Bock hat, dann, oder wenn er sagt, efft euch mal alle hier, dann glaube ich, ist das so. Aber wie gesagt, würde ich mal nächste Saison Zu auf jeden seiner Fall. Verteidigung. Ich sag nur Los Angeles Clip, Lakers und deren Fünfer hatte, während der Inbound Pass schon angekommen ist. Ja. Also wer Boogie kritisiert, ne, der muss da aber auch so ein Ja. bisschen. Also wer da nicht schmunzelt, dann weiß ich auch nicht. Aber da würde ich mal auf jeden Fall in der kommenden Saison drauf achten, weil ich glaube, Boogie, ja, er ist für mich mehr als nur ein Spieler mit guten Stats. Also da Auge drauf halten. Aber das ist auch wieder nur meine Wahrnehmung. Ich kann natürlich auch völlig falsch liegen. Aber ich finde, er ist so ein bisschen ernster geworden. Ja, kann Also, ich. ja, also nicht, er war schon immer ernst, aber im Sinne von, ernst war jetzt vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber er lässt sich nicht mehr so leicht provozieren. Klar hat er noch seine Aussetzer. Marcus Smart lässt grüßen. der hat sich mit dem Falschen angelegt, definitiv. Aber ich finde schon, dass er nicht ernster, sondern reifer geworden ist. Das kann gut sein, ja. Aber das hat halt nichts mit dem Spielerischen zu tun. Das sind einfach nur Charakteristiken, die mir dann halt so nebenbei mal auffallen. So, aber das soll jetzt auch da keine Rolle spielen. Richtig. So, ist jetzt keine Überraschung, dass ich Cousins Hals jetzt als Center in meinem Third Team habe. Und ich Timmy als Center in meinem Third Gut, Team. dann haben wir die Position schon mal weg. Auf Guard war ich mir, bin ich mir bis jetzt nicht sicher, ob ich da die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich sag einfach mal, ich habe Uncle Drew, Kyrie Irving und Jimmy Butler, einfach weil ich wollte einen Bullen haben und Jimmy war für mich so der Bulle in dieser Saison und ja, Kyrie oder Wall war so für mich so ein bisschen. Und Two-Way ist es wahrscheinlich irgendwie immer noch Wall, aber ich bin jetzt einfach mal mit Kyrie gegangen. Ich weiß auch nicht. Wen hast du? Kein Butler auf jeden Fall. Also Irving und Wall? Ja. Okay. Aber ich bin auch nach diesem Prinzip gegangen. Also ein Bull muss ich haben, zwei wollte ich dann aber nicht. Und weil die Guard-Position irgendwie so dicht ist und ich brauche einfach irgendwie, ja, diese Saison, ich weiß, das interessiert kein Schwein, er wird nie was davon erfahren, aber für mich einfach irgendwie auszeichnen wollte, bin ich dann bei Paul geblieben. Ja, Irving, Kyrie. Keine Ahnung, da fehlen mir auch irgendwann die Superlative, ganz ehrlich, weil seine Defensive ist besser geworden. Der blüht auf, dass er nicht mehr die ganze Last in Cleveland tragen muss. Ja, Kyrie, ich glaube, das spricht für sich selbst. Ja, und Jimmy, ich kann nicht auf die Verletzungspause eingehen, weil dann hätte ich da einige, dann hätte ich Kawhi da auch nicht mit reinnehmen dürfen. So, Ja. aber ganz ehrlich, John Wall ist ein Mini-Hauch hinter Chris Paul, was die Assists dieses Jahr angeht. Und sein Leadership ist für mich besser geworden. Nochmal ein bisschen besser offensiv. Sein Wurf, ich weiß nicht, ob er prozentual besser fällt, aber wenn ich die Spiele sehe, habe ich das Gefühl, dass er selbstbewusster ist, wenn er Würfe nimmt, die weiter weg sind als von der Zone halt. Und ja, zweitbester Assistgeber, der gehört für mich einfach da rein. So. Ich hoffe, das war so ein bisschen verständlich. Was? Forward? Ja, gut, Blake ist jetzt auch keine so große Überraschung, dass er da ist. Wäre normalerweise auch Second Team gewesen, aber wie gesagt, Gasol. Und dann war es schwer. Ich habe da LaMarcus Aldridge. Ich glaube, mit dem kannst du einfach nichts falsch machen. Ich weiß, du guckst bei ihm immer ein bisschen genauer hin als ich. Aber der Typ, der hätte sich operieren lassen können. Ich glaube, nach der Series gegen die Grizzlies hätte er es auch am liebsten getan, wenn die zu Ende ist. Aber er hat gesagt, komm, tape mir das. Ich glaube, das geht, es geht. Und er hat das Team getragen, während Damian nach seiner All-Star-Nominierung völlig abgewurstet ist. Was mich richtig aufregt, aber das ist auch wieder was anderes. Und deswegen ist es LaMarcus für mich. Ich finde es auch geil, dass Damian nicht mal den einbeinigen Mike Conley verteidigen kann, aber das auch nur mal am Rande. Also seine Defense ist wirklich haarsträubend. Ja, das ist, ich keine Ahnung. Irgendwie versucht er gerade so James Harden anno 2000. Wann war das? Weiß ich nicht. War James Harden eigentlich jemals ein furchtbarer Verteidiger? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Nö, er hat, ich, das ist einfach so dieses, er Anno hat halt diese Null, 2013. ja, diese Null-Bock-Einstellung, glaube ich, unbedingt. Damian könnte ein guter Verteidiger sein, aber ich glaube, der legt da einfach immer nicht so viel Wert drauf. Was bei Harden ja das Problem war. Bei Harden war es ja nie die Unfähigkeit, bei ihm war es einfach immer nur, ne, warum soll ich? Ja. So, das hat er abgelegt, ist ein guter Verteidiger, meiner Meinung nach. Ich habe auch ohne Scheiß, wenn das da in der Spitze bei den Guards nicht so eng und gut wäre, hätte ich auch kein Problem damit gehabt. Also würde es ein Third Team für die Defensive geben, würde Harden eine Stimme von mir kriegen. Nice. Ist vielleicht nicht ganz objektiv, kann auch wieder sein, aber. Wollte ich sagen? Ja, Aldridge habe ich auch. Ich tue mich halt schwer. Ich will nicht sagen, doch, ich bin schon ein Fan irgendwie, weil ich mag den Spielertypen eigentlich recht gerne. Ich weiß halt nur nicht, und da habe ich jetzt auch in den letzten Tagen so ein paar Tweets in diese Richtung gelesen. Einige wollen ihm den Status eines Franchise-Spielers, Superstar, aberkennen, weil sein Hauptwirkungsbereich nochmal die Mitteldistanz ist und dass das nicht modern ist, etc. bla bla bla. Ja, soweit würde ich natürlich nicht gehen, aber ich bin halt auch so, ja, was soll ich dazu sagen? Die letztendliche Ausbeute von seinen Wurfversuchen, ja, die ist, ja, wie gesagt, also es ist ich glaube, er sollte ein bisschen mehr gucken, der Dreier fällt ja teilweise sogar bei ihm. Von daher, vielleicht mal ein bisschen gucken, dass man da. So alt hat man ja auch recht gut, wenn man shooten kann. Er wird ja auch nicht jünger, ich glaube, der wird jetzt auch 30 irgendwann. Vielleicht mehr Abwechslung reinbringen in Genau, sein also Spiel. so ein bisschen vielleicht nicht so Midrange-lastig, sondern auch mal, ist ein toller Post-Up-Spieler auch. Also ich würde ihn viel lieber häufiger in Post-Up-Situationen sehen, statt einem wirklich sehr, sehr gut contesteten Midrange-Jumper, vielleicht eher einen Pass oder sich eher zur Dreierlinie orientieren. Mein Gott, aber für mich ist Aldridge, hat eine gute Saison gespielt und ich bin jetzt vorsichtig, dass ich nicht mehr ihn so krass lobe, wie ich es jetzt jahrelang gemacht habe. Für mich war er immer einer der ganz, ganz Großen. Aber ja gut, mit Davis und dem Blake Griffin, die jetzt so ein bisschen emporkommen, tue ich mich schwer. Wobei bei Blake ist er ja auch so. Also es ist schwierig. Aldridge ist auf jeden Fall drin und mein zweiter Forward ist dann Al Horford. Ich habe den jetzt auf Forward gestellt. Spielt aber eigentlich Center, ne? Ich lasse mich darauf nicht festnageln. Er ist ein Big Man. Fertig. Ja, ist ja richtig, ist ja legitim. Also traditionellen Center würde ich ihn jetzt nicht Ja, ist er. nennen. Er ist ja auch Also. nicht so Kategorie 7-Footer, ist er ja auch nicht. Ich Nee. glaube, ich habe immer so das Gefühl, nein, er füllt diese Rolle sehr, sehr gut aus. Aber das ist halt irgendwo auch, hätte man Paul Millsap nicht, dann wäre es auch irgendwo, also es ist irgendwo notgedrungen, dass er da spielt. Weil du halt auf Forward dann Millsap hast und dann brauchst du halt einen Center und er kann's halt, er füllt die Rolle halt auch mega gut Ja. aus, muss man auch ganz klar sagen. Trotz vielleicht ein bisschen größten Defizite, je nachdem gegen wen er da gerade spielt. Aber ich glaube, wenn es einen Paul Millsap nicht geben würde, dann wird er auch weiter im Power Forward spielen oder Forward und dann würde man sich nach einem Center umschauen. So. Ja. Aber da kann er ja nichts für. Richtig. Und wenn das nicht zählen sollte, dann kann ich ja jetzt auch direkt meinen Snap präsentieren. So, das tut mir leid und das ist so wahrscheinlich auch bei mir. Ich sehe ihn wahrscheinlich als potenziellen All-NBA Third-Team-Spieler, weil ich so ein bisschen die Brille auf habe. Aber ich finde, Gordon Hayward ist ganz schön gut aus seiner recht miserablen vergangenen Saison zurückgekommen und hat seinen Vertrag gerechtfertigt. Er ist für mich ein Spieler um oder der als zentraler Baustein eines hoffentlich im nächsten Jahr Playoff-Teams gelten darf. Und ja, mein Gott, Effizienzwerte sind gestiegen, produktiver geworden. Ist immer noch ein toller Ballhändler irgendwie und ja, also für mich Gordon Hayward durchaus auch irgendwo da in den Dunstkreis auf die Anwärter für einen Third-Team-Platz auf Forward. Oder auf Draymond Guard. Green gar nicht. Nee. Das ist ein Rollenspieler für mich. Also das ist halt das Ding so. Das ist. Hätte durchaus damit leben können, wenn er All-Star gewesen wäre, worden wäre, was auch immer. Aber irgendwie so, ich denke mir dann so, er ist einerseits so flexibel und kann so viele Sachen, aber er ist halt nur ein Rollenspieler. Und bevor ich Green reinnehme, dann versuche ich eher noch irgendwie Klay Thompson reinzuschmuggeln, weil ja. Den wir übrigens komplett vergessen haben. Ja, habe ich Aber da jetzt mal merkt außer man Acht halt mal, gelassen. nee, da merkt man halt mal, wie stark die Guards eigentlich sind. Ja, super, Oder also macht Spaß. das ist halt immer noch, ja, die tiefste Rubrik ist in der NBA. Kann man das Ja. so sagen? Ich weiß nicht, Forward hat viel mehr auch schwer und auf Center, wenn wir jetzt mal bedenken, Brook Lopez lief auf einem Bein, wir haben jetzt Marc Gasol, Duncan, Cousins, Howard, schön in den Playoffs ein Auge auf Howard werfen, ne? Deswegen versteht man dann vielleicht auch, warum er vor der Saison für mich der beste Center der Liga gewesen ist, wofür ich auch ein bisschen gedisst worden bin. Ja, also Center. Nee, ich lasse mich jetzt zu keiner Aussage hinreißen. Ich finde, Nee, wir sind Dwight ist. generell toll besetzt und wir sind in der aktuellen NBA, glaube ich, mit einer Menge Talent gesegnet. Und ich will nicht das Rumgeheule hören, wenn irgendwann mal ein Chris Paul oder ein LeBron James oder so in Rente geht. Dann will ich nicht wieder das Rumgeheule hören. Naja, ich wünschte, ich könnte nochmal spielen sehen. So. Genießt es jetzt, weil ich finde, wir haben da eine Menge Klasse auf dem Parkett stehen. Das kann ich nicht versprechen. Ja, aber diese Leute, die jetzt zum Beispiel haten und dann so sagen, ja, so, dann wieder so ein, Ja, gut, das ist dann wieder so ne, abkommen. dieses Mythifizieren, gibt es das Wort? Nein, dieses auf dem, naja, ist egal. Mach mal hier, wen hast Ich du noch glaube, auf dem jeder. zweiten Forward? Habe ich doch gesagt. Wie, wen hast du gesagt? Green? Nein, Blake. Ach, Blake, dann habe ich jetzt voll vercheckt. Okay, du hast Aldridge und Blake und, ah, okay, ich habe Leonard und Ja. Griffin. Ja, das ist klar, gut, dann haben wir's. Ich will nicht wissen, wie lange wir jetzt am Labern waren. Aber um das nicht noch weiter in die Länge zu ziehen, würde ich mich jetzt einfach von dir verabschieden, ohne Ja. große Ankündigungen zu machen für den Blog, weil ja, einfach auschecken und gucken, was kommt. Ich danke dir für das Gespräch, dem HSV 3 Punkte am Wochenende und wir hören uns Ach nächste komm, hör Woche. auf. Hau rein. Hau rein. You know what's clutch?